Gerhard Hauptmann. Die Weber. Ein Schauspiel aus den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Für den Funk bearbeitet von Hartmann Görz. Aus der schlesischen Ebene steigt das Eulengebirge mit seinen bewaldeten Höhen auf und riegelt diese weite und fruchtbare Fläche wie ein lang hingestreckter Wall nach Süden ab. Einsame Wälder ziehen dunkel über die Kuppen und Berge und geben dieser Landschaft bei aller Schönheit einen fast schwermütigen Zug. Am Nordrand des Gebirges liegen die alten Weberdörfer und strecken sich weit in die Täler hinein. Arm und grau drängten sich vor Zeiten die Holzhäuser. Sie waren alt und zum Teil verfallen. Und schon von Weitem konnte man erkennen, dass in ihnen die Not zu Hause war. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts kämpften hier Menschen um das einfache Recht ihres Daseins. Diesen Kampf der Weber hat eine Generation später Gerhard Hauptmann zum Gegenstand eines Schauspiels gewählt, das er sein Bekenntnis zum Christentum nannte. Er war ein Sohn dieser Landschaft und fühlte sich ihren Menschen verbunden. Der Frühsommer des Jahres 1844 war ungewöhnlich heiß. An einem schwülen Tag, der die Hitze schon zur Last werden ließ, lieferten die Weber des Fabrikanten 30er ihr fertiges Gewebe in Peterswaldau ab. Jung und alt drängt sich mit den Parchenballen in dem grau getünchten Raum, in dem der Expedient die Ware prüft und der Kassierer die wenigen Silbergroschen auszahlt. Bleibt 16 Silbergroschen, 2 Pfennig. Stimmt sie bitte? Nun, stimmt's etwa wieder nicht? Ein paar Pfennig auf Vorschuss hätte ich doch halt also nötig. Ich hätte ein paar hundert Taler nötig, wenn's aufs nötig haben ankäme. Über den Vorschuss hat der 30er selbst zu bestimmen. Könnte ich da vielleicht mit Herrn 30er mal selber reden? Da hätte Herr 30er wisst Gott viel zu tun, wenn er sich um jede Kleinigkeit selber bekümmern sollte. Dazu sind wir da. Schwere Not, das zieht. Macht die Tiere zu, wer reinkommt. Das ist, wie wenn man mit Kletzen reden würde. Wenn ihr auch eure Sache besser versteht. Treppen hat's wieder drinne, ich sehe gar nicht hin. Guten Tag auch, Bäcker. Tag auch, Vater Baumert. Man muss wieder lauern, wer weiß wie lange. Ach, das kommt nie drauf an. A Weber wart eine Stunde oder ein Tag. A Weber ist auch eine Sache. Gebt Ruhe da hinten, man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Der Pfeifer hat heute wieder seinen Tellschen Tag. Ja, ja. Wie oft habe ich's euch schon gesagt, besser putzen sollte. Was ist das für eine Schluderei? Hier sind Klunkern drin, so lang wie mein Finger und Stroh und allerhand Dreck. Es fehlt doch am Gewicht, Herr Pfeifer. Eine Sorte Weber ist hier so. Schade für jede Kette, die man aussagt. Einmal 10 Silbergroschen, abgemacht, Seeler. Was bringt ihr? Sie werden verzeihen, Herr Pfeifer. Ich möchte Sie gittigst gebeten haben, ob Sie vielleicht, und Sie wollten so gnädig sein und wollten mir den Gefallen tun und ließen mir auf Vorschuss diesmal nicht abrechnen. Nur da, das macht sich etwa an. Hier ist wohl der halbe Einschuss wieder auf der Pfeife geblieben. Ich wollte es ja gern auf die neue Woche gleich machen. Bloß vergangene Woche hatte ich 2 Hofetage auf dem Dominium zu leisten. Dabei liegt meine Krank daheim. Das ist eben wieder eine richtige Schluderarbeit. Der Bakasche möchte man noch gar nicht dazu kaufen. Ich kann halt bald. Ich weiß gar nicht. Wenn Sie mir das mal und so, Sie geben mir keinen Vorschuss. Oh Jesus, oh Jesus. Das ist ja Jesus. Lasst bloß Herr Jesus in Frieden. Ihr habt es ja sonst nicht so ängstlich. Wenn der Bielauer Weber's vierfache Lohn kriegt, da verfunkert er's vierfache und macht noch Schulden. Ich bin gewiss nie faul, aber ich kann ihn ja sofort. Zwingen kann man's doch nicht. Wir arbeiten gewiss, was wir aufbringen. Aber sie müssen doch auch ihr einstens bissle Einsehen haben. Viele 11 Silbergroschen. 11 Silbergroschen. Bloß ein paar Gräscheln, dass mir zu Brote kommen. Der Power borgt nicht mehr. Man hat doch häufig Kinder. Die Leineweber haben alle ja ein Kind. Alle Walle, puff, puff, puff. Die Blitzkette ist 6 Wochen blind. Alle Walle, puff, puff, puff. Wir haben doch jetzt immer 13. Halbbeben kriegt für ein Weber. Wenn's euch nicht passt, da braucht ihr bloß ein Wort sagen. Weber hat's genug, vollends solche wie ihr seid. Für ein volles Gewicht gibt's auch einen vollen Lohn. Das hier, was fehlen sollte an Gewicht. Bringt ein fehlerfreies Stück Parchen, da wird's auch am Lohn nicht fehlen. Das hier und sollte zu viel Plakat drin haben, das kann doch rede gar nicht möglich sein. Wer gut webt, sehr gut lebt. Ich wollte Sie gittigst gebeten haben, Herr Pfeiffer, ob Sie vielleicht und so wollten, also barmherzig sein und rechnen mir a 5 Bemer Vorschuss. Das mal nicht ab. Meine liegt schon seit fast nach krumm im Bette. Sie kann mir keinen Schlag Arbeit nicht verrichten. Da muss ich ja Spulmädel bezahlen, deshalb... Heiber, ich habe nicht bloß euch alleine abzufertigen. Die anderen wollen auch drankommen. Heiber, 10 Silbergroschen. Geht ab 5 Silbergroschen Vorschuss, bleibt 5 Silbergroschen. Ach, meins. Na ja. Franze, da kann ich schon manchmal an Seufzeug tun. Sieh auch, ich hab ein krank Mädel daheim liegen. Da möchte der Flaschel Medizin sein. Ja, überall hat's was. Wo einmal der Armut ist, da kommt doch Unglücke über Unglücke. Du hast gehalten und keine Rettung. Bäcker, 13,5 Silbergroschen. 13,5 Silbergroschen. Das ist ein schäbiges Almosen, aber kein Lohn. Wer abgefertigt ist, hat's Lokal zu verlassen, sonst können wir uns nicht rieren. Das ist ein schäbiges Trinkgeld, weiter nicht. Er soll ins Treten vom frühen Morgen bis in die sinkende Nacht. Und wenn man 18 Tage über den Stuhl gelegen hat, Abend vor Abend wie ausgewunden, halb tränig vor Staub und Gluthitze, dann hat man sich glücklich 13,5 Bemer erschindt. Hier wird nicht gemault. Von Ihnen lasse ich mein Schmaul noch lange nicht verbieten. Das möchte ich doch einmal sehen. Herr Dreißiger, möchten Sie einmal so freundlich sein? Was gibt's denn, Pfeiffer? Bäcker will sich das Maul nicht verbieten lassen. Ach so, Bäcker, ist das der? Ja, Herr Dreißiger, der Bäcker, das ist der. Und der Dreißiger, das ist der. Was erlaubt sich denn der Mensch? Dem geht's so gut. Der geht also lang aufs Eis tanzen, bis er's einmal versehen hat. Oh, du Pfennigmandel, hallo, du deine Fresse. Deine Mutter mag sich wohl euer Neimonen beim Besenreiten am Luzifer versehen haben, dass er so ein Teufel aus dir geworden ist. Also Maul halten auf der Stelle, Maul halten jetzt! Sonst, ich bin nicht taub, ich höre noch gut. Ist der Bursche nicht auch mit dabei gewesen? Das ist ein Bielauer Weber. Die sind überall dabei, wo es an Unfug zu machen gibt. Ich sag euch also, passiert mir das noch einmal und zieht mir noch einmal so eine Rotte Halbbetrunkener, so eine Bande von grünen Lümmels an meinem Hause vorüber wie gestern Abend mit diesem niederträchtigen Liede. Das Blutgericht, meinen Sie wohl? Ihr werdet schon wissen, was ich meine. Ich sag euch also, hör ich das noch einmal, dann lasse ich mir einen von euch rausholen. Und auf Ehre, ich spaße nicht, denn übergebe ich dem Staatsanwalt. Und wenn ich rausbekomme, wer dieses elende Machwerk von einem Liede... Das ist ein Schild. Noch ein Wort und ich schicke zur Polizei, augenblicklich. Bin schon mit ganz anderen Leuten fertig geworden. Nun, das will ich glauben. Also ein richtiger Fabrikante, der wird mit 200-300 Webern fertig, ehe man sich umsieht. Da lässt er auch noch nicht ein paar morsche Knochen übrig. Du! Der Mensch bekommt keinen Schlag Arbeit mehr bei uns. Ich hab wohl Adresse. Ob ich am Webstuhl verhungere oder im Straßengraben, das ist mir egal. Also raus jetzt, auf der Stelle, raus jetzt! Erst will ich mein Lohn haben. Was kriegt der Kerl, Neumann? 13,5 Silbergroschen. Da, hier. Nur rasch mir aus den Augen. Erst will ich mein Lohn haben. Da liegt sein Lohn. Und wenn ich jetzt nicht mache, dass er rauskommt. Mein Lohn gehört in meine Hand. Hierher gehört mein Lohn. Tiltner, heben Sie es auf. Jawohl, Herr Dreißiger. Das muss alles seinen richtigen Pass gehen. Unverschämtheit. Wie hieß der Kerl? Bäcker, Herr Dreißiger. Ah, jetzt wird er gehen und ausposaunen, ich wäre wer weiß wie unbarmherzig. Ich setze die Weber bei jeder Kleinigkeit, mir nichts, dir nichts vor die Tür. Ja, ist denn das wahr? Bin ich denn wirklich so unbarmherzig? Na also, das scheint mir denn doch auch so. Und dabei ziehen diese Lümmels umher und singen gemeine Lieder auf uns Fabrikanten. Ich frage die alten, fleißigen und tüchtigen Weber, die hier sind. Kann ein Arbeiter, der seine Sachen zusammenhält, bei mir auskommen oder nicht? Ja. Na also, seht ihr. Aber so ein Kerl wie der Bäcker natürlich nicht. Aber ich rate euch, halt mir diese Burschen im Zaume. Wird mir das zu bunt, dann quittiere ich. Die Geschäfte gehen hundsmiserabel, das wisst ihr selbst. Ich setze zu, statt dass ich verdiene. Wenn ich aber trotzdem dafür sorge, dass meine Weber immer Arbeit haben, dann setze ich voraus, dass das wenigstens anerkannt wird. Die Ware liegt mir da, da in Tausenden von Ballen. Ich weiß heute noch nicht, ob ich sie jemals verkaufen werde. Ich kann natürlich keine Almosen austeilen, dazu bin ich nicht reich genug. Aber ich kann bis zu einem gewissen Grade den Arbeitslosen Gelegenheit geben, wenigstens eine Kleinigkeit zu verdienen. Ich denke mir halt so, wenn sich ein Mensch täglich eine Quarkschnitte erarbeiten kann, so ist das immer noch besser, als wenn er überhaupt hungern muss. Hab ich nicht recht? Ja. Na also. Bin also gerne bereit, noch 200 Webern Beschäftigung zu geben. Unter welchen Umständen, das wird euch dann Pfeifer auseinandersetzen. Ach, nee, Herr Dreißig, ich möchte Sie nicht gebeten haben. Ich wollte Sie, ob Sie mir vielleicht... Na, was denn, was wollt ihr denn? Herr Pfeifer vielleicht, wenn er könnte, der Vorschuss, das letzte Mal, ich meine den... Ja, ich verstehe euch wirklich nicht. Ich war wirklich sehr in Not, weil... Ja, Pfeifer-Sache. Ich kann da wirklich nicht. Ich mach das mit Pfeifer aus. Der Nächste. Na, Anna, was bringst du? Na, also anderthalb, Herr Pfeifer. Auch am Liefertage ruht die Arbeit in den Weberhütten nicht. Kinder und Alte sitzen an den Stühlen, deren rhythmisches Fuchten die Wände erzittern lässt. Immer einer nur darf aus jeder Familie aussetzen und zum Liefern gehen. Er wird von den anderen ungeduldig zurückerwartet. Endlos ziehen sich die Stunden bei der Arbeit in den dumpfen Stuben. Der Weg von Peterswalder nach Kaschbach scheint an diesem Spülmittag länger als sonst. Der alte Baumert schleppt an seinem Gantpack schwer. Seine Frau und die beiden Mädchen arbeiten und gönnen sich keine Pause, bevor der Alte nicht zurück ist. Ihr Hab und Gut fasst ein kleines Stübchen bei dem alten Häusler Wilhelm Ansorge und den meisten Platz nehmen die beiden Webstühle ein. Müsst ihr schon wieder knippen? Eine Art Gang ist aber das auch. Das ist so ein bisschen Zucht mit der Werfte. Wo der Vater auch bleibt da so lange. Er ist doch fort schon seit Nummer 7. Na ebens. Wo mag er auch bleiben, ihr Mädel? Ängst euch beileibe nie, Mutter. Angst ist das immer. Warte mal, Emma. Was ist denn? Wo war doch? Es kam jemand. Es wird Ansorge sein, der zu Hause kommt. Ihr Kinder, wo der Mann bleibt. Er wird halt doch mal zu Haufen reingegangen sein. Ja, wenn er bloß nicht etwa in Kretscham gegangen wäre. Wen auch nicht, Mutter. So einer ist unser Vater ja nicht. Sag doch mal, was soll denn bloß werden? Wenn er nur, wenn er zu Hause kommt, wenn er es nur versauft und bringt nie nichts mit zu Hause? Keine Handvoll Salz ist mehr im Hause. Käsestickel, Gebäck. Möchte ja auch eine Schaufel Feierung sein. Ach, Jesus, Mann, wo bleibst du auch so lange? Na, nur Mutter, na, nur beiß auch nicht gleich. Lass mir auch erst einmal ein Brinkel verblasen. Sie lieber noch, wer der Mitte kommt. Guten Abend, Mumu Baumert. Nur da, der Moritz Jäger. Bist du wieder zu Hause? Hast du uns noch nicht vergessen? Na, dann setz dich auch. Komm her, setz dich. Na, ja. Wir sind ja schon gegangen beim Militär. Na, nur selber stille, Mutter. Für den ist Brot gewachsen. Der lacht uns alle aus. Gut, der bringt Kleider mit, wie er Fürst. Mhm. Und eine silberne Zylinderuhre. Und obendrauf noch 10 Taler Bargeld. Ich kann nicht klagen. Mir ist nicht schlecht gegangen unter den Soldaten. Nee, er ist Pursche gewesen beim Rittmeister. Herok, er rettet wie die vornehmen Leute. Das feine Sprechen habe ich mal so angewähnt, dass ich es gar nicht mehr lernen kann. No, wie ist euch denn der Gang, Mumu Baumert? Oh, Jesus. Gar schlimm in den letzten 4 Jahren. Sieg, ich habe als Reisen. Der ist jetzt gar schlecht. Die macht's nicht mehr lange. Am Morgen ziehen wir sie an, am Abend ziehen wir sie aus. Wir müssen sie füttern wie ein kleines Kind. Ich muss mich bedienen lassen, hinten und vorne. Ich bin mehr als krank. Ich bin auch eine Last. Ach, Mutter. Aber was hab ich schon an lieben Herrgott gebeten? Er soll mich doch bloß abrufen. Hab doch meine Sache immer kund leisten und nur auf einmal. Mutter. Es geht und geht nimmer. Hab einen guten Mann und gute Kinder hab ich. Aber wenn ich das soll mit ansehen, wie sehen die Mädel aus? Kein Blut haben sie fast bald nicht mehr in sich. Farbe haben die wie die Leintücher. Geht doch immer egal in ihn fort mit dem Schemel treten. Ob so ein Mädel dient oder nicht. Der Ofen raucht wieder so ein bisschen. Na, nur sieh einmal den Rauch. Er stürzt Heiligballe ein, der Ofen. Wir husten alle. Einer mehr wie der andere. Was hust. Und wenn's uns da wirkt und wenn der Plauze gleich mit dir geht, da fragt er so noch kein Mensch danach. Das ist doch anseuchend Sache. Das muss er doch ausbessern. Der wird uns wohl ansehen. Am muckst da so mehr wie genug. Dem nehmen wir also schon so viele Platz weg. Und wenn wir erst aufmucken, da fliegen wir raus. Hat ja bald ein halbes Jahr kein Mietz ins Niebesehen. Na, so ein einzelner Mann, Vater, der könnte ja umgänglich sein. Sei auch still, ich glaube, er kommt. Na, hat ja auch nicht die Mutter. Es geht ihm ja auch besser genug. Willkommen, Moritz. Bist du auch wieder da? Schönen Dank, Vater Ansorge. Nur sag, Maragan, du siehst ja bald aus wie ein Graf. Zeig mal dein schönes Urla. Er hat einen neuen Anzug mitgebracht. Und 10 Taler, paar Geld. Nein. Da hast du so ein Glück gehabt? Da wollen wir hoffen, dass du uns dein Glück mitbringst, Moritz. Da hast du ja eine Flasche. Na, sollen wir wollen mal alle mittrinken. Du kannst natürlich, Vater Baumert. Und wenn's alle ist, kommt mehr. Oh mei, das geht ja hinzu. Da steht ein Quart Brandwein. Na komm, trink einmal. Sollst labern, Moritz. Ja. Nur sag uns einmal deine Meinung, Moritz. Du weißt doch, wie es an der Welt draußen zugeht. Wird das nur einmal anders werden mit uns Webern, oder wie? Was soll's wirklich hoffen? Wir können da nicht leben und nicht sterben hier oben. Uns geht's leider biese, kannst glauben. Es müsste einmal einer hingehen nach Berlin und müsste einmal dem König hier vorstellen, wie es uns hier also geht. Auch nicht a so viel nützt das, Vater Baumert. Sei da schon genug in der Zeitung drauf zu sprechen gekommen, aber die Reichen, die drehen und die wenden an Sarah so, die überteifeln der besten Christen. Dass sie in Berlin den Plinich haben. Sag du mal, Moritz, kann das wohl möglich sein? Ist da gar keine Gesetze davor? Wenn eins nur und Schinzis passt von den Händen und kann doch seine Zinsen nicht aufbringen, kann man der Powerdome mein Häusel wegnehmen? Die nehmen ins letzte, Vater Ansorge. Na ja. Na, nee. Na, kommt's aber so weiter, wären wir schon lieber. Sie triegen mich naus, statt dass ich auf meine alten Tage noch nauslaufen müsste. Ach, das bissel Sterben da. Mein Vater, der starb auch gerne genug. Bloß ganz auf die Letzte, da wollten wohl ein bisschen Angst werden. Wie ich aber zu nah ins Bette kroch, da war er auch gleich wieder stille. Na, wenn man's so bedenkt. Ich war damals ein Jungel von 13 Jahren. Na, müde war ich und da schlief ich halt ein bei dem kranken Manne. Na, ich verstand's doch nicht besser. Und wie ich halt aufwachte, da war er schon kalt. Greif einmal ins Rehr, Emma. Und reich ansäuende Suppe. Na, hier esst, Vater Ansorge. Nein. Na ja. Moritz, du bist unser Mann. Du kannst lesen und schreiben. Du weißt, wie es um die Weberei bestellt ist. Du hast der Herze für die arme Werbebevölkerung. Du sollst unsere Sache mal in der Hand nehmen, da hier. Wenn's mir nicht ist, sollte mir nicht drauf ankommen, da hier. Den alten Fabrikantenreuteln, den wollte ich viel zu gerne mal ein Lied aufspielen. Ich tät mal nicht draus machen. Ich bin ein umgänglicher Kerl, aber wenn ich hier mal falsch wär und krieg's mit der Wut, dann nehme ich 30 in die eine, Dittrichen in die andere Hand und schlag sie mit der Kippen aneinander, dass uns Feuer aus den Augen springt. Das ist wirklich bald der Wahr. Ich bin gewiss nicht schlecht. Ich bin gewiss immer diejenige gewesen, die gesagt hat, die reichen Leute müssen auch sein. Aber wenn's einmal so kommt... Von mir könnte der Teufel alle holen. Der Rasse verkennt ich's. Nur lass auch gut sein. Der Dreißiger hat sein Fett. Ich und der Rote Bäcker. Wir haben's ihn eingedrängt. Und bevor wir abzogen, zu guter Letzte, da sang man noch's Blutgericht. Oh yes. Ist das das Lied? Ja, hier hab ich's. Es heißt ja, glaub ich, das Dreißigerlied, oder wie? Ich werde schon mal vorlesen. Wer hat denn das Lied erfunden? Das weiß kein Mensch nicht. Du hör dir mal drauf. Hier im Ort ist ein Gericht, noch schlimmer als die Femen, wo man nicht erst ein Urteil spricht, das Leben schnell zu nehmen. Hier wird der Mensch langsam gequält. Hier ist die Folterkammer. Hier werden Seufzer viel gezählt als Zeugen von dem Jammer. Hier ist die Folterkammer. Der das geschrieben hat, Mutter, der sagt die Wahrheit. Das kannst du bezeugen. Wie heißt's? Hier werden Seufzer. Wie? Hier werden sie viel gezählt. Als Zeugen von dem Jammer. Du weißt, was wir so seufzen, jeden Tag um einen anderen noch bestehen oder liegen. Die Herren Dreißiger, die Henker sind, die Diener, ihre Schergen, davon ein jeder tapfer schind, anstatt was zu verbergen. Ihr Schurken all, ihr Satansbrut, ja, Satansbrut, ihr höllischen Kujone, ihr fresst der Armen Hab und Gut, und Fluch wird euch zum Lohne. Jo, das ist auch noch ein Fluch wert. Ihr fresst der Armen Hab und Gut. Ihr hilft kein Bitten und kein Flehen, umsonst ist alles Klagen. Gefällt's euch nicht, so könnt ihr gehen, am Hungertuche nagen. Wie steht's? Umsonst ist alles Klagen. Jedes Wort, das ist also richtig wie in der Bibel. Hier hilft kein Bitten und kein Flehen. Nein, da kann schon nicht helfen. Nun denke man sich diese Not und Elend dieser Armen. Zu Haus oft keinen Bissen Brot. Ist das nicht zum Erbarmen? Erbarmen, ha, ein schön Gefühl. Euch Kannibalen, Fremde, ein jedes kennt schon euer Ziel. Es ist der Armen Haut und Hemde. Haut und Hemde, alles richtig. Es ist der Armen Haut und Hemde. Hier stehe ich, Robert Baumert, Webermeister von Kaschbach. Wer kann vortreten und sagen, dass... Ich bin ein braver Mensch gewesen mein Leben lang. Und ihr seht mich an, was habe ich davon? Wie sehe ich aus? Was haben sie aus mir gemacht? Hier wird der Mensch langsam gequält. Da, hier, greife mal an Haut und Knochen. Ihr Schurken, mal. Ihr Satansbrut. Jo, und das muss anders werden, spreche ich. Jetzt auf der Stelle. Mir leiden's nie mehr. Mag kommen, was will. Unter den Webern wird an diesem Liefertag, der sie fast alle nach Peterswalda führt, immer drohender. Der heiße Tag scheint mit Zündstoff geladen zu sein. Das Begräbnis eines armen Webers führt ihnen allen das Elend ihres Lebens so recht vor Augen. Viele sind mit ihrem Gang nicht nach Hause gegangen. Sie sammeln sich in der Schenkstube beim Scholz Welsel. Unklar fühlen sie, dass etwas in der Luft liegt. Ist ja heute der Teufel los in dem Peter Schwaller. Nu, es ist halt auf Liefertag bei 30 Jahren oben. Es ging aber doch sonst nicht so lebhaft zu. Nu kommt auch noch das Begräbnis dazu. Da habe ich Weber doch gestorben. Der hat lange genug gemacht. Der lief doch schon über Jahr und Tag ob bloß noch rum wie ein Gespenster. Ganz loben, Welzel. Also a klein Lumpern sage. Also a rastlich klein winzig Dingel, das habe ich doch noch kemal nie zusammengeleimt. Das war aber a Leichel, das wog noch nicht 90 Pfund. Hey, guten Tag, Herr Wirt und Frau Wirtin. Tag, Hornig. Tag, Hornig. Was soll's denn sein? Ein Einfacher möchte ich bitten. Na, junge Frau, haben Sie was Lumpiges? Schöne Zopfbändel, Hemdbändel, Strumpfbändel hätte ich im Wägle. Schöne Stecknadeln, Haarnadel, Häkel und Äsel. Alles gebe ich für ein paar Lumpen. Nu, wen bringst du denn da mit, Hornig? Willkommen, Vater Baumert. Sieht man nicht auch wieder einmal? Er kommt selten genug aus seinen verreicherten Geniste gekrochen. Nun, wo wird man denn und kann sich einmal ein Glas Bier leisten? Jetzt, wo 30 Jahre noch 200 neue Weber annehmen will und 10 Behm für die Werfte zahlt. Das ist immer besser wie nichts. Er tut sich auch, dass ihr eine Beschäftigung habt. Ich bin sehr gut bekannt mit 30 Jahren. Vor 8 Jahren nahm ich in der Doppelfenster raus, da redeten wir drüber. Er tut's bloß aus Barmherzigkeit. Der ist schon auf dem rechtlichen Wege. Du weißt drauf zu laufen, das musst du dann neid lassen. Wenn der Weber noch auf 2 Behm rumläuft, dann machst du ihn schon einen Sack fertig. Wer will mitkommen, muss dich doch zuhalten. Ja, du hältst ja noch dazu, ne? Der Tischler Wiegand weiß besser wie ein Doktor, wenn der Tod um ein Weberkindl kommt. Und der Lumpensammler Hornig weiß besser wie die Polizei, wo die Nipper sitzen unter Webern. Er kommt nach Lumpen und nimmt doch eine Pfeife Schussgarn, wenn's zu Wand kommt. Und dein Weizenblied auf dem Kirchhofer. Je mehr das auf der Hobelspäne schlafen gehen, desto besser für dich. Na, red du mit, wenn du willst. Auch mit mir nicht. Da singen sie doch schon wieder das Teufelslied. Ich stell ja das ganze Dorf über Kopf. Sie reden, als wenn was in der Luft lädt. Die 30er, die Henker sind, die Diener ihrer Schergen. Davon ein jeder tapfer. Halt los! Halt! Abgesessen! Du sag doch bloß, Bäcker, was geht denn vor, dass ihr das so in hellen Haufen beieinander seid? Vielleicht wird da mal was vorgehen, gell, auch Moritz? Du wärst doch, mach doch nicht Dinge. Es ist ja schon Blut geflossen, willst du sehen? Beim Bader Schmidt haben wir impfen lassen. Ja, du wärst doch, da kann man sich nicht wundern, dass das so getäbt ist auf allen Gassen, wenn solche Reutel im Dorf rumschwuchtern. Gleich Zwickwart, Welse, ich zahl's. No? Denkst du etwa nicht auf Geputt-Putz? Auf Erden! Das Lied singt nur der Wald! In meinem Haus natürlich nicht! Er hat ganz recht! Lasst ihr das singen! Aber bei 30ern müssen wir noch einmal vorbeiziehen! Er muss unser Lied noch einmal zu Ehren kriegen! Treib's doch nicht gar zu toll, dass er nie etwa einmal falsch versteht! Lass du die Ocke ruhig ein bisschen ein Theater machen! Die Hunde, die viel kläffen, beißen nicht. Bitte! Bitte! Die Henker, was gibt's denn? Bitte ist da. Komm her, bitte, komm, setz dich doch zu uns. Bitte. Wer mich in Obacht nehmen und wer mich zu solchen Goten setzt. Komm, trinke mal mit! Behalte dir den Brandwein. Will ich trinken, zahle ich ihn selber. Was haben die Weber für eine Speis? Sauerkraut und Läusefleisch. Wie denn nur aber? Wenn sie uns seien, nimmer zufrieden damit. Nu. Oh, nu sag mal auch keinerle, bist du's? Ihr Leute, ich lach mich tot. Der alle Baumert will Rebellion machen. Na, nu werden wir's haben. Jetzt fangen die Schneider auch an. Da werden die Behlämmel rebellisch und dann der Mäuse und Ratten. Du meine Gitte, das wird ein Tanz werden. Wir quitt dich. Ich bin immer noch derselbe wie früher. Ich sag auch jetzt noch, wenn's im Guten ging, wär's besser. Im Dreck wird's gehen, aber nicht im Guten. Ist etwa ein Frankreich im Guten gegangen? Die gebratenen Gänse, die kommen einem nicht ins Maul geflogen. Ach, wenn ich Uck und dich hätte halbwege mal auskommen. Uns steht's Wasser bis hierher. Ja, ja, man mag bald gar nicht mehr heimgehen. Ob man nur schachtert oder mal legt sich schlafen, man hungert auf beide Arten. Hebe verliert man voll ins ganze Verstand. Ja, mir ist jetzt schon egal. Es kommt ja so oder so. Hat man Ruhe. Oben bei uns in Steenkunzendorf, da sitzt einer schon den ganzen Tag an der Bache und wäscht sich. Nackt, wie ihn der liebe Gott geschaffen hat. Dem hat's gar ein Kopf verwirrt. Es ist ein Gericht an der Luft. Gesellet euch nicht zu den Reichen und Vornehmen. Es ist ein Gericht an der Luft. Der Herr Zebaut. Ja, da ein sich das Gläsel trinken. Da wird's ihn gleich aus dem Kopf. Doch ha, sie globe und kein Gott. Noch weder Hölle noch Himmel. Religion ist nur Spott. Lass gut sein, lass. Lass du den Mann sein Gesetze beten. Das kann sich manch eins zu Herzen nehmen. Lusten der Reden. Daher hat die Hölle die Seele weit aufgesperrt und den Rachen aufgetan. Ohne alle Maße. Das Nunderfahren alle die, so die Sache der Armen beugen und Gewalt üben im Rechte der Elenden, spricht der Herr. Doch, wie wunderlich geht's, wenn man es recht will betrachten, wenn man des Leinewebers Arbeit will verachten. Wir seien aber Parchentweber. Leinwebern geht's noch viel elender. Die schleichen auch bloß sich noch wie die Gespenster zwischen den Bergen rum. Ihr da hier habt doch noch Green zum Aufmucken. Denkst du etwa, hier ist Schlimmste schon vorüber? Das bisschen Forsche, was die noch im Leibe haben, das werden ja die Fabrikanten schon noch vollends austreiben. Hat ja gesagt, die Weber werden noch von der Quarkschnitten arbeiten. Was? Wer hat das gesagt? Das hat 30er über Weber gesagt. Das Ass sollte mal ernstlich aufknippen. Hör mal auf mich, Wittig. Du hast immer so viel erzählt von der französischen Revolution. Du hast immer das Maul so vollgenommen. Du könntest vielleicht bald Gelegenheit werden, dass auch ein Schmidt wie du könnte zeigen, wie es mit dem Beschaffen ist. Ob er ein Großmaul ist oder ein Ehrenmann. Mann, sag noch ein Wort, Junge. Hast du gehört, Kugeln pfeifen? Hast du auf Vorposten gestanden, ein feindes Land? Bursche beim Major bist du gewesen. Sei auch nicht falsch. Wir sind ja Kameraden. Ich hab's ja nicht schlimm gemeint. Auf die Kameradschaft plamp ich. Du Laps, du aufgeblasener. Psst, psst, psst. Psst, psst. Yes. Einen kleinen Korn möchte ich bitten. Der Herr Gendarm. Ja, Herr Gendarm. Du sollst wohl einmal zum Rechten sehen hier bei uns. Tag auch, Mr. Wiegand. Schönen Dank, Kutscher. Wie geht's Geschäft? Dank für der Nachfrage. Der Verwalter hat Angst, wir können unser Magen verderben von dem vielen Lohn, das wir kriegen. Gelo, Quelzel. Wir haben alle Schweinernes gegessen und Fetttunke und Klesel und Sauerkraut. Und jetzt trinken wir erst noch Schlampagnerwein. Wenn ihr euch Schlampagner und Gebratenes, deswegen werdet ihr noch lang nicht zufrieden sein. Ich habe auch keinen Schlampagner und es muss halt auch gehen. Er begießt seine kohlrote Nase mit Branntwein und Schäpsbier. Ach so, ein Gendarm hat ein schweres Leben. Einmal muss er einen verhungerten Betteljung ins Loch stecken, dann muss er wieder einmal der hübsche Webermädel verfehren. Schwatz du immer zu. Du wirst dich schon noch bei Zeit nochmal ausreden. Man weiß ja längst, was du für ein Briederle bist. Dein aufrührerisches Maulwerk, das ist ja längst bekannt bis auf zum Landrat. Ich kenne ihn. Der bringt über Jahr und Tag Weib und Kind als Armhaus mit Saufen und Kretschamocken. Und sich selber ins Gefängnis. Ja, der wird aufhetzen und aufhetzen, bis wird er end mit Schrecken. Wer weiß auch, was kommt. Auf die letzte kannst du gar recht haben. Kommst aber so weit, da weiß ich auch, wem ich zu verdanken hab. Wer mich verklatscht hat bei der Fabrikanten und auf der Herrschaft und verschenkt und verleimt, dass ich keinen Schlag Arbeit mehr besehe. Wer mit den Bauern hat auf den Hals gehetzt. Und der Miller, dass ich die ganze Woche kein Pferd mehr zu beschlagen kriege oder ein Reh noch mal abmachen. Wittig, so bleib doch bei Verstand. Und ich sag dir, du kennst mich. Bringst du mich ins Gefängnis, da mach du gleich dein Testament. Helko, was von weiter Ferne leiten, da nehme ich, was ich kriege. Ist nur ein Hufeisen oder ein Hammer, ein Radspeicher oder ein Wassereimer. Und da suche ich sie um. Und wenn ich dich soll aus dem Bett holen, von deinem Menschen weg, ich reiß dich raus und schlag dir das Schädel ein. So war ich wirklich, ey. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Mit dir habe ich nichts zu schaffen. Ich hab mit der hiesigten Webern zu reden. Dir hab ich nichts getan, du gehst mir nicht an. Euch Webern, aber soll ich's ausrichten? Der Herr Polizeiverwalter lässt euch verbieten, das Lied zu singen. Das 30er-Lied, oder wie sich's nennt. Und wenn das Gesinge auf der Gasse nicht gleich aufhört, da wird er dafür sorgen, dass sie im Stockhause mehr Zeit und Ruhe dazu kriegt. Da kennt er dann singen bei Wasser und Brot, also lang wie der lustig sei. Ganze Stadt uns zu verbieten. Und wenn wir brüllen, dass die Fenster schwärmen. Und wenn wir uns hätten, dass eine Rede war. Und wenn wir singen, dass allen Fabrikanten die Häuser über den Kopf zusammenstürzen. Und allen Verwaltern die Helme verschädelt tanzen. Das geht niemand nicht an. Immer ist ein Gericht, schlimmer als die Feme. Aufhören, ich leid nicht, aufhören mit den Schotten, ihr Lerien. Hier wird der Mensch langsam gequält, hier ist die Folterkammer. Ihr werdet heute habt ihr gezählt, als Zeugen von dem Jammer. Die 30er, die Henker sind, die Diener ihrer Schergen. Davon ein jeder tapfer schickt, als was zu vermergen. Ihr sagt bloß, Baumert, was ist denn im Gange? Zu 30 Jahren gehen wollen sie halt. Sehen, dass er was zulegt, zum Lohne da hier. Machst du auch noch mit bei solchen Toiletten? Sie hat Wälzel, an mir liegt sie an nie. Ein Junges kann manchmal und da alles muss. Das sollte mich doch wundern, wenn sie nicht mal böse käme. Dass die alten Krepper aufholen, so Verstand verlieren. Jeder Mensch hat halt eine Sehnsucht. Fabrikant 30er hatte an diesem Nachmittag den Pfarrer mit seiner Frau zum Kaffee eingeladen. Die Herren wollten mit dem Hauslehrer zusammen in Ruhe eine Partie Whist spielen. Es ist durchaus nicht zu verwundern, Herr Kandidat, Sie sind jung. In Ihrem Alter hatten wir Alten, ja, ich will nicht sagen dieselben Ansichten, aber doch ähnliche. Aber wenn man erst mal 30 Jahre von der Kanzel herunter den Leuten sein Wort gesagt hat, dann ist man notwendigerweise ruhiger geworden. Bei aller Ehrerbietung, Herr Pastor, ich weiß doch nicht, es existiert doch eine große Verschiedenheit in der Natur. Lieber Herr Kandidat, Sie mögen ein noch so unruhiger Geist sein. Herr Pastor. Ja, das sind Sie. Sie mögen noch so heftig und ungebärdig gegen die bestehenden Verhältnisse angehen. Das legt sich alles. Nun, hören Sie sich das an. Die geben keine Ruhe da draußen. Ja, sehen Sie, die Not unter den Webern wird, wo sie vorhanden ist, nicht gemildert. Der soziale Frieden dagegen wird untergraben. Nein, nein, da möchte man wirklich fast sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, predige dein reines Gotteswort und im Übrigen lass den sorgen, der den Vögeln ihr Bett und ihr Futter bereitet hat. Und die Lilie auf dem Felde nicht lässt verderben. Nun aber möchte ich doch wirklich wissen, wo unser liebenswürdiger Wirt so plötzlich hingekommen ist. Sie haben ganz recht, Herr Pastor. Willer macht's immer so. Wenn ihm was einfällt, dann läuft er fort und lässt mich sitzen. Ach, da habe ich schon so viel drüber geredet. Aber da kann man sagen, was man will. Liebe gnädige Frau, dafür ist der Geschäftsmann. Wenn ich nicht irre, ist unten etwas vorgefallen. Rosa, ist der Kaffee serviert? Da sind Sie ja endlich, Herr 30er. Auch dass da auch immer fortlaufen muss. Ach, was weißt du denn? Haben Sie Ärger gehabt, Herr 30er? Dann habe ich alle Tage, die Gott der Herr werden lässt, lieber Herr Pastor, dann bin ich gewöhnt. Bande. Jetzt eben, Herr Kandidat, da hätte ich Ihnen gewünscht, dabei zu sein. Da hätten Sie was erleben können. Übrigens, ach, was, kommen Sie, fangen wir uns an, wisst ihr. Ja, ja. Ja, und nochmals ja, schütteln Sie des Tages Staub und Last von den Schultern und gehören Sie uns. Nun hören Sie bloß, hören Sie doch bloß. Ja, will denn dieser Unfug wirklich immer noch kein Ende nehmen? Nun muss ich aber wirklich auch sagen, es ist Zeit, dass die Polizei einschreitet. Sehen Sie bloß aus dem Fenster, Herr Weinhold. Das sind nun nicht bloß junge Leute. Da laufen auch alte, gesetzte Weber in Masse mit. Menschen, die ich lange Jahre für höchst ehrenwert und gottesfürchtig gehalten habe, sie laufen mit. Sie nehmen teil an diesem unerhörten Unfug. Wollen Sie diese Leute vielleicht nur noch in Schutz nehmen, Herr Kandidat? Gewiss nicht, Herr Pastor. Das heißt, Herr Pastor, cum grano salis. Es sind eben hungrige, unwissende Menschen. Sie geben halt ihre Unzufriedenheit kund, wie sie es verstehen. Ich erwarte gar nicht, dass solche Leute... Herr Weinhold, Herr Weinhold! Herr Kandidat, ich bedauere sehr. Ich habe Sie nicht in mein Haus genommen, damit Sie mir Vorlesungen über Humanität halten. Ich musste daher suchen, Sie auf die Erziehung meiner Knaben zu beschränken. Im Übrigen meine Angelegenheiten mir zu überlassen. Mir, ganz allein. Haben Sie mich verstanden? Gewiss, Herr Dreißiger. Gewiss, ich habe Sie verstanden. Ich sah es kommen. Es entspricht meinen Wünschen. Ich darf mich verabschieden. Dann aber möglichst bald, denn wir brauchen das Zimmer. Aber Wilhelm, Wilhelm... Ja, du bist wohl nicht ganz bei Trost. Du willst einen Menschen in Schutz nehmen, der solche Pöbeleien und Schurkereien wie diese Schmähli da verteidigt. Ich weiß nicht, dieser junge Mensch ist doch aus einer guten und achtbaren Familie. Herr Dreißiger! Sie haben ihn in Feste, sie möchten kommen, sie haben ihn gefangen. Ist denn jemand zur Polizei gelaufen? Der Herr Verwalter kommt schon eine Treppe rauf. Ergebener Diener, Herr Verwalter. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Meine Damen, kommen Sie, wir ziehen uns nach nebenan zurück. Ja, Herr Pastor. Herr Verwalter, ich habe nun endlich einen der Hauptsänger von meinen Färbereiarbeitern festnehmen lassen. Ich konnte das nicht mehr weiter mal mit ansehen. Diese Frechheit, die geht ja einfach ins Grenzenlose. Gewiss, Herr Dreißiger. Verfliegen Sie über mich. Beruhigen Sie sich nur, ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Es sind hier so ein paar Friedensstörer, die ich schon lange auf der Pike habe. So ein paar grüne Burschen, ganz recht. Arbeitsscheues Gesindel, faule Lümmels, die ein Luderleben führen, Tag für Tag in den Schenken hocken, bis der letzte Pfennig durch die Gurgel gejagt ist. Aber jetzt bin ich entschlossen. Ich werde diesen berufsmäßigen Schandmäulern das Handwerk legen, gründlich. Das ist im allgemeinen Interesse, nicht nur in meinem eigenen Interesse. Unbedingt, ganz unbedingt, Herr Dreißiger. Das kann Ihnen kein Mensch verdenken. Und was in meinen Kräften steht... Mit dem Kantschuh müsste man dreinfahren in dieses Flumpengesindel. Mit dem Kantschuh, ganz recht. Es muss einmal ein Exempel statuiert werden. Sehr richtig. Herr Verwalter, melde Gehorsamst. Wir haben einen Menschen festgenommen. Wollen Sie den Menschen sehen, Herr Polizeiverwalter? Ganz gewiss. Wir wollen ihn zuallererst einmal aus nächster Nähe betrachten. Aber tun Sie mir den Gefallen, Herr Dreißiger, bleiben Sie immer hübsch ruhig. Ich verschaffe Ihnen Genugtuung oder ich will nicht mehr Heide heißen. Damit kann ich mich nicht zufrieden geben. Der Mensch kommt vor den Staatsanwalt unweigerlich. Die Arbeiter aus der Färberei haben mir geholfen, ihn festzunehmen. Oh, ihr elenden Kerle! Arbeiter wollt ihr sein! Kameraden wollt ihr sein! Ich das machte, ehe ich mich vergreifend tät an meinen Genossen, da tät ich denken, die Hand müsst mal verfaulen da hier. Lasst los! Mütze ab, du Pflege! Wie heißt du? Hab ich mit dir schon die Schweine geht? Das ist aber doch stark, ist das. Das Übrige wird sich finden. Wie du heißt, frage ich dich. Kerl, sprich oder ich lass dir 25 überreiß. Kerl, du bist ja in keinem Viehstall. Verstanden? Du bin ich aber am Ende mit meiner Geduld. Zum letzten Male. Wie heißt du? Er heißt Moritz, nicht wahr? Moritz Jäger. Kutsche, binden Sie ihm die Hände. Jäger raus! Also was heißt denn das nun wieder? Oh, das verstehe ich ganz gut. Das soll heißen, dass Sie den Lumpen wieder raushaben wollen. Aber den Gefallen wollen wir Ihnen nur noch mal nicht tun. Verstanden, Kutsche? Der kommt ins Stockhaus. Mit Verlaub zu vermelden, Herr Verwalter. Wir werden wohl unsere Not haben. Ja. Es ist eine ganz verfluchte Hetzer-Mensch. Der richtige Schwefelbande, Herr Verwalter. Da ist der Bäcker, da ist der Schmied. Mit gütiger Erlaubnis, um nicht noch mehr böses Blut zu machen, würde es nicht angemessener sein, Herr Verwalter. Wir versuchten es friedlich. Aber wo denken Sie... Vielleicht verpflichtet sich der Jäger, gutwillig mitzugehen. Aber wo denken Sie denn hin, Herr Pastor, meine Verantwortung? Nee, darauf kann ich mich unmöglich einlassen. Also vorwärts, Kutsche, nicht lange gefackelt. Bind nur feste, immer feste, wie er kennt, ist ja doch nicht auf lange. Wenn Sie Sorge haben, Herr Dreißiger, dann lassen Sie 6 von Ihren Färbern mitgehen. Die könnten ihn in die Mitte nehmen, ich halte voraus, Kutsche folgt und wer sich entgegenstellt, wird niedergehauen. Vorwärts, Marsch! Na gut, und wenn sich die gnädige Frau Dreißiger nur noch also stolz macht, die ist deshalb nie mehr wie unser Eins. Lümmel, die hat mein Vater 400 Mal für 3 Pfennige Schnaps vorgesetzt. Schwadron, links schwenkt, Marsch, Marsch! Unverschämtheit ist das. Unverschämtheit. Bitte, Herr Pastor, kommen Sie. Es ist empörend, Herr Dreißiger. Man könnte an den Menschen verzweifeln. Ja, bei kühlem Verstand, Herr Pastor, kann man der Sache vielleicht sogar noch eine gute Seite abgewinnen. Solche Vorkommnisse werden vielleicht in den leitenden Kreisen nicht unbemerkt bleiben. Möglicherweise kommt man doch mal zu der Überzeugung, dass es so nicht mehr lange weitergehen kann. Dass etwas geschehen muss, wenn unsere heimische Industrie nicht völlig zugrunde gehen soll. Ja, hören Sie, hören Sie. Woran liegt aber dieser enorme Rückgang, sagen Sie bloß? Ja, das Ausland hat sich gegen uns durch Zölle verbarrikadiert. Dort sind uns die besten Märkte abgeschnitten und im Inland müssen wir ebenfalls auf Tod und Leben konkurrieren. Herr Dreißiger! Herr Dreißiger! Ja, ja, nur, no, Pfeife, was gibt's denn nur schon wieder? Nee, lasst mich zufrieden. Na, was ist denn los? Sie machen einem ja Angst, so reden Sie doch. Nee, sowas. Nee, sowas aber auch. Die Obrigkeit. Na, denen wird's gut gehen. Mein Teufelsname, was ist Ihnen denn in die Glieder gefahren? Hat denn jemand den Hals gebrochen? Sie haben einen Jäger Moritz befreit, ein Verwalter gepriegelt und fortgejagt, ein Gendarm gepriegelt und fortgejagt, ohne Helm, ein Säbel zerbrochen. Nee. Herr Pfeifer, Sie sind ja wohl übergeschnappt. Das wäre ja Revolution. Herr Dreißiger, es wird ernst. Herr Dreißiger, es wird ernst. Na, dann kann mich aber die ganze Polizei. Herr Dreißiger, es wird ernst. Ach, halt das Maul jetzt. Pfeifer, zum Donnerwetter noch mal. Willem. Aber das ist doch wirklich empörend. Der ganze schöne Abend wird uns verdorben. Na, da hast du es. Jetzt will die Frau Pastor am liebsten zu Hause gehen. Liebe gnädige Frau Dreißiger, es ist doch vielleicht heute wirklich das Beste. Aber Willem, du solltest doch auch mal gründlich dazwischen fahren. Ja, geh du doch und sag sie, geh du doch. Bin ich denn so ein Tyrann? Bin ich denn wirklich so ein Menschenschinder, Herr Pastor? Ehefrau! Ja, was ist denn, Johann? Ich habe die Pferde der Weile angeschirrt. Bei Jorgel und Karlchen hat der Herr Kandidat schon in den Wagen gesetzt. Kommt's gar schlimm, da fahren wir los. Ja, was soll denn schlimm kommen? Nun, ich weiß halt auch nicht. Ich meine das so, es werden halt immer mehr Leute. Sie haben doch halt der Verwalter mit samt seinen Gendarme fortgejagt. Herr Dreißiger, es wird ernst. Herr Dreißiger, es wird ernst. Ja, was soll denn werden? Was wollen denn die Leute? Die können es doch nicht überfallen, Johann! Frau, Madame, seine Rüde, Hunde drunter. Es wird ernst, bitter also, ernst. Maul halten, Esel. Sind die Türen verrammelt? Tun Sie mir den Gefallen. Ich habe einen Entschluss gefasst. Tun Sie mir den Gefallen. Was verlangen denn die Leute, Johann? Nun, Herr Pastor, mehr Lohn wollen sie halt haben, die Tummluder. Gut, schön. Ich werde hinausgehen und meine Pflicht tun. Ich werde mit den Leuten mal ernstlich reden. Herr Pastor, das lassen Sie auch unterwegs. Hier ist ja jedes Wort umsonst. Lieber Herr Dreißiger, noch ein Wörtchen. Ich möchte Sie bitten, stellen Sie Leute hinter die Tür und lassen Sie sogleich hinter mir abschließen. Ach, Josef, willst du das wirklich tun? Ich will es. Ich weiß, was ich tue. Hab keine Sorge. Der Herr wird mich schützen. Ich gehe. Ach, liebe Frau Dreißiger, wenn ihm nur kein Unglück zustößt. Rosa, rasch, wirf dir was über. Spring in den Wagen, ich komm gleich nach. Alles bereit, aber nur schnell. Ist hinter Tor auch besetzt ist. Johann, liebster, bester Johann, rett uns. Aller, bester Johann, rett meine Jungs. Ach, sei doch vernünftig, lass doch den Johann los. Madame, wir seien so auch ganz geruhig. Unsere Rappen sind gut imstande, die holt keiner ein. Und wer da nie beiseite geht, der wird übergefahren. Aber mein Mann, Herr Dreißiger, mein Mann. Ja, Frau Pastor, der ist ja gesund. Beruhigen Sie sich doch nur, der ist ja gesund. Es ist ihm was Schlimmes zugestoßen. Sie sagen es bloß nicht. Nee, lassen Sie es gut sein. Die werden das bereuen. Ich weiß ganz genau, wessen Hände dabei waren. Eine so namenlose, schamlose Frechheit, die bleibt nicht ungerochen. Eine Gemeinde, die ihren Seelsorger misshandelt. Pfui Teufel nochmal. Tolle Hunde sind das, nichts weiter. Und so geh doch und rühr dich. Hörst du denn nicht? Das Gesindel ist doch wahnsinnig geworden. Das Gesindel von dem Sonnenkoller. Da bleibt nichts übrig. Wir müssen machen, dass wir fortkommen. Pfeife! Die wollen Pfeife raus haben. Ich weiß ja, am Hintertor stehen auch schon Leute. Der Haustier hält keine 3 Minuten mehr. Der Wittigschmied haut mit der Pferde einmal drauf, nein, wie ein Unsinniger. Ach, liebter, schönster, allergnädigster Herr Dreißiger, lassen Sie mich nicht zurück. Ich habe Ihnen immer treu gedient. Ich habe auch der Leute immer gut behandelt. Mehr Lohn, wie festgesetzt war, konnte ich Ihnen doch nicht geben. Verlassen Sie mich nicht, Sie machen mich kalt. Wenn Sie mich finden, schlagen Sie mich tot. Oh Gott, meine Frau, meine Kinder. Lassen Sie mich doch los, Mensch, das wird sich ja finden, das wird sich ja alles finden. Kommen Sie schon. Langsam. Schatz, hab ich an dich. Ach, fort, ihr Vergebender. Mir geht's zur Hochzeit. Da, die Lampe. Geh du, nein. Nimm's auf. Geh du. Wo ist er hin? Wo ist der Menschenschinder? Wenn man kriegen, knippt man auf. Wir nehmen bei Abel und schmeißen zum Fenster raus. Auf die Stehne, dass der Bale vor immer liegen bleibt. Das fort über alle Berge. Wer denn? Wer denn? Reicher. Pfeifer, was zu Pfeifer? Pfeifer! Dieser Weberschmann auszogen! Wenn wir schon nicht kriegen, das 30er Vieh! Arm soll er werden! Arm soll er werden wie die Kirschenmaus! Arm soll er werden! Arm! Halt! Hört auf mich! Sei mal hier fertig, da fangen wir erst recht an. Von hier aus gehen wir nach Langenbiel und Nieber zu Dietrichen, der die mechanischen Webstile hat. Das ganze Elend kommt von der Fabriken! Noch war die Nachricht von den Ereignissen in Peterswaldau nicht nach Langenbielau gelangt. Der Tag ging drückend und heiß zu Ende. Der ersehnte Regen kam nicht. Die Weberdörfer am Rande des Eulengebirges sanken in die Nacht. Aber schon das erste frühe Licht, das spärlich in die Hütten drang, fand die Weber von Langenbielau an ihrem Tagwerk. In seiner armseligen Stube sitzt der alte Hilse mit seiner blinden und fast tauben Frau, seinem Sohn und seiner Schwiegertochter bei der Morgenandacht. Du lieber Herrgott, wir können dir gar nicht genug Dank bezeigen, dass du uns auch diese Nacht in deiner Gnade und Güte und hast dich unser erbarmt. Herr, deine Güte reicht so weit und mir sein arme, böse, sündhaftige Menschenkinder. Nie wert, dass dein Fuß uns zertritt. Aber du, lieber Vater, willst uns ansehen und annehmen, um deines teuren Sohnes, unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus willen. Gib uns Geduld, himmlischer Vater, dass wir nach diesem Leben und werden teilhaftig deiner ewigen Seligkeit. Amen. Nee, Vater, du machst auch zu schöne Gebete, du machst du immer. Na, Mutter, nun werde ich dir auch das Rädler bringen. Ja, Vater, bring's auch. Sieh, okay, ich wollte es schon gar zu gerne abnehmen. Nee, was tät ich auch anfangen mit der vielen Zeit? Ich werde die Finger ein bisschen abwischen, dass nicht etwas garn und wird fettig, Erste. Wo hätten wir auch Fettes gegessen? Haben wir kein Fett, essen wir das Brot trocken. Haben wir kein Brot, essen wir Kartoffeln. Haben wir keine Kartoffeln, essen wir trockene Kleie. Und haben wir kein Schwarzmehl, dann machen wir Schwewenglisch unten. Da sehen wir danach, wo der Schinder verrecktes Pferd hat verscharrt. Das graben wir aus und da leben wir mal ein paar Wochen von Lude. Ach so machen wir's, nicht wahr? Du sollst dich mehr vorsehen mit gottlosen Reden. Viel Glück zum Handwerk. Schönen Dank, Hornig. Schönen Dank. Nun sag einmal, Hornig, wann schläfst du eigentlich? Bei Tage gehst du auf Handel und nachts stehst du auf Wache. Ich hab doch gar kein Schlafen mehr. Willkommen, Hornig. Was bringst du Gutes? Schöne Neuigkeiten, Meister. Der Peter Schwalder haben doch einmal einen Diver riskiert und haben den Fabrikanten 30er mit samst der ganzen Familie zum Lochen ausgejagt. Hornig liegt wieder einmal in der Hellmorgen. Das mal nicht, junge Frau, das mal nicht. Nun sag einmal, Hornig, bin ich nur verwirrt oder bist du verwirrt? Du, das heißt, was ich sag, das ist ja so wahr wie das Amen in der Kirche. Ich wollte ja nichts sagen, wenn ich, und ich hätte nicht dabei gestanden. Aber so habe ich es doch gesehen, mit eigenen Augen, wie ich dich hier sehe, du Gottlieb. Gedemoliert haben sie den Fabrikanten zu Hause, unten vom Keller bis oben ruf unter den Dachreiter. Und das soll ein hiesige Webergewäst sein? Nur was denn sonst? Ich kenne sie ja alle mit Namen genannt. Ich fuhr den Landrat durchs Haus. Da habe ich ja mit vielen geredet. Sie waren auch so umgänglich wie sonst. Sie machten ihre Sache auch so sachte weg. Aber sie machten sie gründlich. Der Landrat redete mit vielen. Da waren sie auch so demütig wie sonst. Aber abhalten ließen sie sich nicht. Die schönsten Mäbelstücke, die wurden zerhackt, ganz wie Fernlohne. Herr Landrat, hättest du durchs Haus gefeiert? Oh, ich werde mich doch nicht fürchten. So ist ganz recht. So muss kommen. Hier gibt's so Menschen schon da genug. Da drüben wohnt gleich einer. Der hat 4 Pferde und 6 Kutschwagen im Stall und lässt seine Weber dafür hungern. Wie sollte denn das also rauskommen sein da drüben? Wer weiß auch. Einer spricht da so und der andere so. Na, da werde ich auch sehen, dass ich weitermache. Kommst auf den Sprung mit, Gottlieb. Es gibt überall Neuigkeiten. Ja, da werde ich mitgehen. Was für eine Welt. Nee. Hier, mach doch Chirurgen Schmidt. Der hat's auch wieder erlebt. Guten Morgen, Dr. Schmidt. Morgen, Hannig. Morgen, Leute. Morgen. Na, das sind mir ja schöne Geschichten. Ja, kommt mal, Rock. Ihr Weber habt's dicke hinter Ohren. Na, Vater Ilse. Ich muss doch mal sehen, wie es bei euch aussieht. Mhm. Was Teufel ist denn der Mutterle? Herr Doktor, die Lichtadern sind ja vertrocknet. Sie sieht er gar nicht mehr. Naja, das macht der Staub und das Weben bei Licht. Nur sagt mir einmal, könnt ihr euch darüber auf Hirsch machen? Ganz Peterswalder ist ja auf den Beinen hier rüber. Ich komme nur wirklich hier rüber nach Bielau? Freilich. Ich bin ja durchgefahren, mitten durch den ganzen Schwarm. Am liebsten wäre ich abgestiegen, hätte gleich jedem ein Pulverle gegeben. Da trottelt einer hinterm anderen her wie das graue Elend. Kinder, das dauert keine 5 Minuten, da haben wir sie hier. Also, erzähl Leute, mach keine Tummheiten. Militär kommt gleich hinterher. Bleib bei Verstande. Die Peterswaldauer haben ihren Verstand verloren. Himmel, nun fanden unsere Glocken auch noch an. Da müssen ja die Leute vollends ganz verrückt werden. Ich hab sie gesehen. Sie seien da, Vater. Sie seien da. Sie haben Bohnenstangen und Stichliche und Hacken. Sie stehen schon beim obersten Dittriche und machen Randal. Sie kriegen, glaube ich, Geld ausgezahlt. Was bist denn so gelaufen? Ich musste doch laufen, sonst hätten die mich ja festgehalten. Sie brillten ja schon alle. Ich sollte der Hand auch hinrecken. Pate Baumert war auch dabei. Der meint über mich, holt er doch auch an 5 Bämer. Du bist auch ein armer Hungerleider. Und das will dein Pate sein? Und hast dich an solchen sträflichen Werken mit teilnehmen? Lass du dich nicht in solche Sachen ein, Gottlieb. Ja, Gottlieb. Kauer du dich hinter den Ofen in der Helle. Nimm den Kochlöffel in der Hand und eine Schüssel mit Buttermilch auf die Knie. Zieh dir Reckl an, sprich ein paar Gebetel. So bist der Vater in Recht. Und das will ein Mann sein. Und du willst eine richtige Frau sein? Dir werde ich mal ordentlich sagen. Du willst eine Mutter sein und hast so ein mechantes Maulwerk da hier? Mit euren Bigotten reden. Davon, da ist mir auch noch nie einmal ein Kind satt geworden. Deswegen haben sie gelegen, alle 4 in Umflatt und Lumpen. Da wurde noch nicht einmal ein sich das Winderle trocken. Ich will eine Mutter sein, dass das weißt. Und deswegen, dass das weißt, menschlicher Fabrikanten der Helle und der Pest in der Rachenei. Ich bin eben sa Mutter. Und das sag ich, wenn's hier losgeht, keine 10 Pferde werden mich zurückhalten. Und stürmen sie Dittrich ins Gebäude, ich bin der Erste. Und Gnade jedem, der mich will abhalten. Ich hab's satt. So viel steht feste. Du bist gar verfallen. Dir ist nicht zu helfen. Euch ist nicht zu helfen. Lappersche seid ihr. Haderlump, aber keine Männer. Was ist denn mit dem Liesel? Nichte, Mutterle, was soll denn sein? Sag mal, Mann, kommt mir nur so vor oder leiten die Glocken? Sie werden ihn begraben, Mutter. Und mit mir willst du auch gar kein Ende nehmen. Warum sterbe ich auch gar nicht, Mann? Gottlieb, dein Weib hat uns solche Sachen gesagt. Da sieh mal hier, Gottlieb, da hier, da saß ein Ding, so groß wie ein Fingerhut. Und wo ich meinen Arm gelassen habe, das weiß der König, der Mäuse haben wir nicht abgefressen. Und wenn's gar schlimm käme, viel zu gerne tät ich Feierabend machen. Zum Sterben ließ ich mich ein bisschen lange bitten. Aber dann kommt was. Wenn man sich das auch noch verscherzt, danach hat es erst ganz alle. Wer weiß, was kommt, wenn ins Tod ist. Gesehen hat's keiner. Ich sag dir's, Gott lieb, zweifle nicht an dem Einzigsten, was wir armen Menschen haben. Weber raus! Weber raus!

Bleib gesund, Gustav. Und sollte was vorfallen, da sprichst du ein Gebetel für mich mit. Hörst du? Sag mal, Mann, die Dielen, die zittern ja gar nicht so sehr. Was geht denn hier vor? Was sollen wir werden? Gottlieb. Was soll ich denn? Lass du die Axt liegen. Wer soll denn Holzklinge machen? Gottlieb, hör auf das, was der Vater sagt. Jesus Christus, na dann jetzt wohl wieder. Du lieber Herrgott im Himmel, schütze die armen Weber, schütze meine armen Brüder. Jetzt fließt Blut. Na, soll man sich etwa jetzt ohne auch kuschen? Vater Hilse, geh vom Fenster weg. Bei uns oben ins Oberstiebel ist eine Kugel durchs Fenster geflogen. Gottlieb, sieh dir mal dein Weib an. Die hat mehr Krieger als du. Die springt vom Bajonett und rum, wie wenn sie zu so Musik getanzen tät. Was? Die schießen wieder. Seien mir tolle Hunde. Sollen mir Pulver und Blei fressen, statt Brot. Soll mir mein Weib erschossen werden. Her die Axt. Aufgepasst. Jetzt komm ich, der Gottlieb Pilse. Gottlieb. Wo ist denn der Gottlieb? Beim Teufel ist er. Geh vom Fenster weg, Vater Hilse. Ich nicht. Und wenn ihr alle vollends tränig wärt. Wie hat mich mein himmlischer Vater hergesetzt. Gell, Mutter? Hier bleiben wir sitzen und tun, was wir schuldig sein. Und wenn der ganze Schnee verbrennt. Vater, was ist denn mit dir? Sie treiben die Soldaten zum Dorf hinaus. Sie haben Dietrich ins Haus gestürmt. Sie machen es ja so wie bei Dreißigern. Vater Hilse. Oh, Mann, du red doch ein Wort. Da kann ihnen ja ordentlich Angst werden. Sie hörten Die Weber von Gerhard Hauptmann. Ein Schauspiel aus den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Für den Funk bearbeitet von Hartmann Görz. Die Rollen und ihre Darsteller waren: Sprecher, der alte Ansorge, Arthur Wiesner. Pfeifer, Expedient, Werner Tarrach. Der alte Baumert, Walter Werner. Becker, Wilhelm König. Fabrikant Dreißiger, Alfred Schieske. Mutter Baumert, Ilse Fürstenberg. Emma Baumert, Hanni Mühlendijk. Moritz Jäger, Reservist, Franz Nicklisch. Hornig, Lumpenhändler, Arthur Mainzer-Reinholz. Der alte Wittig, Schmied, Eduard Wandrei. Gendarm Kutsche, Stanislaus Ledicek. Pfarrer Kittelhaus, Kurt Eggers Kästner. Frau Kittelhaus, Else Eser. Frau Dreißiger, Bertha Drews. Heide, Polizeiverwalter, Herbert Hübner. Der alte Hilse, Franz Weber. Mutter Hilse, Luzi Höflich. Gottlieb Hilse, Herbert Stass. Luise Hilse, Gerti Soltau und viele andere. Regie Ulrich Lauterbach. Musik Winfried Zillig. Produktion Hessischer Rundfunk 1952.